falling off crystal. You're foxy. schlagen gegen diese Felsen. 3 Milliarden lang, ob sie uns bemerken, ob sie sich an irgendwas erinnern. War schon einmal auf der Straße angetan. Endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel, wenn ich es teile mit dir. Unendliche Weite, schicken Roboter auf Reise, bringt uns was Schönes mit. Schreiben, lassen uns in Flaschen treiben. Stimmt, die Nachricht so. Wachen auf mit Worten, wachen auf mit Falten, wachen auf mit dem Lächeln im Gesicht. Jemand geht, wir holen Waffe, löschen sein Feuer. Trotzdem vergessen wir den Sinn. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um eine Feuerwehr dreht. Mit dem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel weht. Wir haben überlebt und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Sind so weit aus der Luft, die Flügel bis zum Mond. Deine Sprache nicht, ich verstehe die Betrug. Und so viel Wurz an dich denken, Seele verbringt. Leider nicht mehr auf, wie ein Haus mit Zeit. Rollen jeden Morgen durch die Stadt, an unseren Fenstern vorbei. Mama Erde dreht rum, schmückt sich mit Brillanten. Augen sie aus und bestimmen einen Preis. Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün. Sind gelb, blau, grau oder rot. Wir sind Mark Henry, Mozart, Biggie, Queens of the Stone Age und diese Schmutz. Wir gucken bis zum Reich von Methamphetamin. Kommen Sie, kommen Sie mit in das Reich von Methamphetamin. We'll be right back. on screen. When you spit your venom, people say, I hate when you leave. Same bitch. But you know this life, there's a famous catch fire. Like a color for no silver.